Woher kommen die rund 130.000 Euro, die der Kreisverband von AfD-Fraktionschefin Alice Weidel erhielt? Sie wurden 2017 in mehreren Tranchen von einer Schweizer Pharmafirma überwiesen. Während erst von einem Einzelspender die Rede war, hat die AfD nun in ihrem Rechenschaftsbericht 14 Namen genannt. Demnach sollen deutsche und EU-Bürger das Geld ursprünglich gespendet haben. Genaueres will AfD-Bundessprecher Alexander Gauland nicht erklären. Im ARD-Bericht aus Berlin sagte er: Wir haben in einem Rechenschaftsbericht ja jetzt Namen genannt, wie ich aber selber jetzt erst von der Bundesgeschäftsstelle erfahren habe. Insofern können Sie mich da nicht mehr fragen als das, was in dem Rechenschaftsbericht drin steht. Ich kenne die Spender nicht, ich habe mit keinem irgendeine Beziehung. Die Staatsanwaltschaft Konstanz ermittelt schon länger in dem Fall. Außerdem wird nun der Rechenschaftsbericht durch die Bundestagsverwaltung geprüft. Die Namensliste soll mit weiteren Spenden zusammenhängen, nämlich für den AfD-Politiker Guido Reil im nordrhein-westfälischen Landtagswahlkampf 2017. Selbst wenn das Geld teilweise aus Deutschland kam, ist der Umweg über die Schweiz problematisch. Parteispenden aus dem Nicht-EU-Ausland sind verboten. Als EU-Bürger kann man jedoch bis zu 10.000 Euro an deutsche Parteien spenden, ohne im Rechenschaftsbericht aufzutauchen. Die Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung hat den AfD-Bundesgeschäftsführer Hans-Holger Malkomes um Erklärung gebeten. Der antwortete, er habe keine Theorie dazu. Die parlamentarische Geschäftsführerin der Grünen, Britta Hasselmann, fordert Aufklärung. Sie sagte am Wochenende im Deutschlandfunk: Verstöße gegen diese Parteienfinanzierung sind keine Lappalie. Und deshalb sage ich ganz klar, es muss Schluss sein mit dieser Verschleierung. Dieser Parteispenden-Sumpf, der wird irgendwie auch immer abstruser bei der AfD. Außerdem berichtete die Bild am Sonntag über weiteren Ärger rund um Spenden. Zunächst innerhalb der AfD. Demnach soll die parteiinterne Gruppe der Flügel an den AfD-Gremien vorbei Geld gesammelt haben. Mehrere tausend Euro Spenden hätte ein externer Verein so erhalten. Nach Bildinformationen sorgt sich die Parteispitze, dies könnte als illegale Parteispende gewertet werden, weil das Geld AfD-Veranstaltungen finanzieren soll. Doch auch darauf angesprochen, gibt sich Gauland zugeknüpft. Ich lege mich gar nicht mit dem Flügel an. Das muss der Schatzmeister klären. Und es gibt wohl einen Schatzmeister auch beim Flügel. Und die beiden müssen das klären. Ich kann dazu nichts sagen. Ich kenne die Spenden nicht. Die Freundschaft zu Flügelchef Björn Höcke aufkündigen, das kommt für Gauland auch nicht in Frage angesichts des Urteils des Verfassungsschutzes. Der will wegen der völkisch-nationalistischen Ideologie künftig ein Auge auf den Flügel haben. Die AfD insgesamt gilt als Prüffall. Gauland kritisiert das als falsch. Es gebe immer mal Leute, die dummes Zeug erzählen. Das müsse die AfD selbst klären, wie mit der Auflösung der Jungen Alternative in Niedersachsen. Aber es gebe keine Trennung zwischen Radikalen und Nicht-Radikalen, so Gauland. Das sei eine AfD. Deswegen gebe es nichts zu spalten und nichts abzuspalten.